im täglichen Leben einfach geht nicht. Das muss man in Kauf nehmen und sich danach richten. Wenn man das macht im täglichen Leben, man die Kalapas analysiert, dann schafft man sich unnötige Probleme. Man meditiert, damit man die Probleme löst, nicht damit man noch zusätzliche Probleme schafft. Also für diejenigen, die arbeitstätig sind und die viel zu tun haben, Meditation ist Spitze, ist die beste Sache, womit man sich beschäftigen kann, aber muss man die Meditation anpassen an die Umstände. Die Lehre von Buddha ist die Lehre von bedingten Entstehung. Meditation ist auch bedingte Entstehung. Und je nach den Umständen muss man sich Meditation üben, die den Meditationsthema wählen, die am besten zu dem, was er im täglichen Leben macht, passt. Und die vier Elemente Meditation, wenn man versteht, das, was es impliziert, die Lehre von Ichlosigkeit, man verbindet das mit Verständnis von Praxis von den vier unermesslichen Geisteszuständen, und dann dass die Qualität des Lebens, wenn man so macht, wird immer besser. Und man kann sich viel helfen und auch den anderen helfen. Das ist Ziel von Buddhismus, dass man sich selbst hilft und auch den anderen hilft. Man kann das machen, nur indem man sich nach den Umständen richtet. Die Umstände werden sich nicht nach einem richten, sondern man muss sich nach den Umständen richten. Jeder hat in dieser Welt hat seine Verantwortlichkeit, die Mönche haben auch ihre Verantwortlichkeit, und man muss sich nach dieser Verantwortlichkeit richten. Wir alle gehören zur Gesellschaft, allein sind wir nichts, und wir müssen sich danach richten. Anderes so geht nicht. Und die Meditation ist nur zu nützen, indem man das, was man macht, kann noch besser machen. Je nachdem, ob man Mönch ist oder Laie ist oder was immer man in der Welt macht, muss man sich danach richten. Deswegen, ich hoffe, dass Sie alle von diesen vier Elemente Lehre was mitgenommen haben, von der Tiefe, dass es impliziert, die Tiefe von Ichlosigkeit an sich, dass durch diese Praxis erlebt wird, unmittelbar erlebt wird, nicht intellektuell, sondern unmittelbar. Jetzt Problem, besonders in unserem, diesem Gesellschaft, ist, dass wir haben schon so viele Theorien, wir haben schon so viele Ismus und so viele verschiedene Gedanken und Weltanschauungen, dass es sich nicht auszählen kann. Aber die sind meistens mit keiner innere Verwirklichung verbunden, nur reine intellektuelle Übungen. Und die Leute anklammern sich daran, egal ob es Kommunismus ist oder Faschismus ist oder was immer ist. Die Leute klammern sich daran, und dann sind sie sehr enttäuscht, wenn es nicht so ist, wie sie sich vorstellen. Es kann nicht so sein, wie sie sich vorstellen. Weil alle diese Theorien sind nicht basiert auf tieferen Erkenntnis, inneren Erkenntnis. Es sind nur intellektuelle Theorien. Und Buddhismus wird diese Kraft haben, unsere Leben zu verbessern, Qualität von Leben zu verbessern, nur indem wir das als Disziplin verstehen. Disziplin für eine bessere Qualität von Leben. Und diese Disziplin für eine bessere Qualität von Leben muss sich anpassen an die Umstände, in denen man sich befindet. Buddhismus hat wunderbare Kraft, Harmonie zu bringen in der Familie, in der Gesellschaft, in der Arbeit, überall, aber nur indem man sich an die Umstände anpasst und nicht erwartet, dass die Umstände sich an Buddhismus anpassen. Okay. Ja, Reinhard. Wenn diese Analyse der Karapas in weiter Ferne liegt, was hat dann die Übung für einen Nutzen, wenn wir weiterhin diese vier Elemente üben? Geht es darum, dass wir diese Ichlosigkeit in Erinnerung bewahren, dass wir also nicht vergessen, dass alles, was passiert, eben von einer ichlosen Natur ist? Bitte, ich habe nicht ganz verstanden. Ich wollte wissen, welchen Nutzen es hat, weiter mit dieser Vier-Elemente-Meditation zu üben, wenn es nicht um die Untersuchung von den Kalapas geht im Augenblick. Ist es also, geht es darum, dass wir uns in Erinnerung bewahren, dass die Dinge an sich ichlos sind, dass wir einfach diese Erinnerung frisch halten? Das ist wahr. Genau so ist es. Indem man versteht, dass was ist Natur der Objekte, die man wahrnimmt in der Welt, wird man nicht so viel an die Objekte an sich anklammern können. Und indem man sich nicht an die Objekte, wenn man lernt, sich nicht an die Objekte so anzuklammern, lernt man auch allmählich, das kommt implizit, sich nicht so viel an die Gefühle anzuklammern. Und wenn man sich nicht an die Gefühle so viel anklammert, versteht man auch allmählich, dass man sich auch auf den Geist nicht so viel anklammern soll. Und wenn man sich an den Geist nicht so viel anklammern, dann versteht das nichts, wie der Buddha sagt, Sabbe Dhamma na alam abhinivesaya, in Chula Tanha Kaya Sutta. Es gibt kein Phänomen in der Welt, nicht mal Dhamma selbst, das ein Objekt von Anhaften werden soll. Das ist die höchste und die tiefste Lehre von Buddhismus. Buddhismus ist von besonderer Wichtigkeit in dieser Welt, wo wir so viel Fanatismus, so viel unnötige Gewalt und Missverständnis finden, indem im Gegenteil zu anderen Religionen es predigt die höchste Wahrheit, die Wahrheit von alles loslassen. Auch Religion soll man loslassen. Das ist die höchste Wahrheit. Erst nicht Dharma loslassen, dann sogar Dharma loslassen, alles loslassen. Weil wenn wir das wahre Erleben, wenn wir das wahre Erleben, wenn wir sich dem Tode nähern. Wir haben nichts mit mir zur anderen Seite, wie sagt man? Jenseits. Jenseits. Wir bringen mit uns nichts. Nichts kann uns schützen. Keine Familie, keine Verwandten. Nur Dhamma kann uns schützen. Was wir von Dhamma, von der Wahrheit erlebt haben, nur das kann uns schützen. Wenn man das versteht, dann wird man automatisch immer mehr tolerant sein können, immer mehr öffnet zu eigenem Leiden und zu Leiden von den anderen. Und dann wird man wirklich fähig sein, nicht nur wollen, sondern fähig sein, für sich selbst etwas Positives zu tun und auch für die anderen. Ist das klar, Rainer? Rainer. Entschuldigung. Any question? Okay. Ich habe noch eine Frage zu was du, ich glaube, das war vorgestern oder vor ein paar Tagen, über den Buddha gesagt hast, dass er schon die Kapazität gehabt hätte, Arahant zu werden, aber das noch sozusagen der Zeit Bodhisattva war, das rausgeschoben hat. Und dann hast du auch gesagt, bis alle Wesen erleuchtet sind und dann, wie ist das zu verstehen? Weil es sind ja nicht alle Wesen erleuchtet. Was ist der Unterschied zwischen der Erleuchtung von Buddha und Erleuchtung von Arahat? Wenn der Buddha erleuchtet ist, er ist erleuchtet zusammen mit allen Wesen. Deswegen heißt es Anuttara Samma Sambodhi. Sam heißt zusammen. Der Buddha ist erleuchtet zusammen mit allen Wesen. Und er dann ist dann fähig zu machen, was er macht, indem er zusammen mit allen Wesen erleuchtet ist. Er kann erkennen dann die Bedürfnisse von allen Wesen und sie wissen genau, was sie brauchen. Und wer zu retten ist und wer nicht zu retten ist, das weiß er genau. Der Sariputta, die anderen wissen es nicht. Nur der Buddha weiß genau, wie viel von Dhamma jeder empfangen kann und je nachdem er lehrt. Das ist nur die Fähigkeit von Buddha, nicht von den Arahats. Und der Bodhisattva-Weg ist genau der Weg, das zu erreichen. Dass man nur selbst für die Wahrheit sich engagiert, sondern man kann alle anderen, die fähig sind, die Wahrheit zu empfangen, man kann helfen, indem man sieht genau, was die Bedürfnisse von anderen sind. Das ist Fähigkeit von Buddha, nicht von den Arahats. Jede kleine Tugend, das man im Geiste hat, jede Samen von Tugend, der Buddha kann klar erkennen und je nachdem kann er dann führen zu Klarheit. Damit man zur Erleuchtung kommt, die Erleuchtung, die Erwachen ist nicht möglich, wenn man nicht diese Charanabija hat und Vijabija hat. Charanabija sind die Samen von richtigen, richtigen Verhalten, sagt man, Charana. Ja? Wandel. Wandel. Und Vijabija, das sind die Samen von Erkenntnis. Das ist diese Samatha und Vipassana Weisheit. Wenn man diese Samen in sich hat, ist man dann imstande, die Lehre zu tolerieren, empfangen und dann realisieren. Und wer welche Bijas hat, das kann nur der Buddha sehen, indem er alle möglichen Zustände der Welt, alle mögliche Tugende, alle mögliche Sünden, er hat alles untersucht und wahrheitsgemäß gesehen. Und er hat sich dafür viel, viel Zeit genommen, keine Eile, bis er alles detailliert untersucht hat. Wenn du den Samen der Erkenntnis, dann hat doch jedes Wesen. Es kommt doch nur auf den Reifungsprozess. Das ist nach der, das ist wieder im Buddhismus gibt es verschiedene Schulen. Mhm. Es gibt Schulen, die sagen, dass nicht jeder dieses, es gibt Wesen, die einfach sogenannte Ichantikas, die sind einfach haben gar kein Interesse für spirituelle Sachen und niemand kann sie hineinbringen. Weil sie sind einfach so blind für spirituelle Sachen und interessieren sie nur für Genossen der Sinnen und für Sinnlichkeit. Das gilt auch unter den Menschen. Und dann gibt es unter den Menschen, so unter den Devas sogar. Oh. Ja, die Devas auch. Gibt es Devas besonders dumm? Oh. Nicht mal Buddha. Nicht mal Buddha kann sie belehren. Und es gibt auch Lehre im Buddhismus, dass jeder in sich hat, diese sogenannte Matrix von Tathagata, diese Natur von Tathagata, die eigen ist zu allen. Ja. Also habe ich das richtig verstanden, die Bedingungen, um zur Befreiung zu gelangen, ist die Verwirklichung des achtfachen Pfades bis zur vollkommenen Verwirklichung. Und was ist die Bedingung, dass jemand ein Buddha wird? Die Vollkommenheiten, 6 oder 10 Vollkommenheiten, das ist die Bedingung für Buddha werden. Wenn man ein Buddha werden möchte, muss man unbedingt diese Vollkommenheiten üben. Das ist die Vollkommenheit von Sittlichkeit, Sila. Kennen Sie? Erst Dana, Vollkommenheit von Gebefreudigkeit, Vollkommenheit von Sittlichkeit. Vollkommenheit von Toleranz, Vollkommenheit von Anstrengung, Vollkommenheit von Samadhi, Vollkommenheit von Weisheit. Diese 6, das ist dann, diese 6 Vollkommenheiten hat der Buddha zu voller Blüte entwickelt, deswegen hat er konnte er machen, was er gemacht hat. Aber diese Vollkommenheiten sind auch nötig, um Arahat zu werden. Aber der Arahat hat nicht solche Perfektion in dieser Vollkommenheit. Jeder braucht Vollkommenheit. Nach der Tradition, die große Schüler, die erste Schüler von Buddha, Sariputta Moggallana, haben 100.000 Kalpas, Vollkommenheiten geübt. Die anderen großen Schüler weniger. Und die normale Arahat brauchen unbedingt mindestens für 3 Leben, diese Vollkommenheiten zu üben. Das ist Minimum. Ein Pacheka Buddha braucht für eine unzählige Kalpa zu üben. Und der Buddha braucht 3 unzählige Kalpen und 100.000 Kalpas. Nicht schlecht. Und hat der Buddha dann beschlossen, dass er eben nicht Arahat wird, sondern immer wieder erscheint? Ja, er hat so entschlossen. Ja. Bei Dipankara Buddha. Unzählige, 3 unzählige Kalpas und 100 kleine Kalpas früher. Eine Kalpa ist, kann man nicht rechnen in Zahlen, wie lang. Deswegen soll man sich nicht beeilen. Immer mit der Ruhe. Zeit spielt keine Rolle. Jetzt sind wir so dumm eben in unserer Zeit, weil wir so gestresst durch Zeit. Nur Zeit, auch wenn man rechnet, ein Kalpa weniger oder ein Kalpa mehr. Es schon spielt keine große Rolle. Eine Kalpa, eine große Kalpa ist, wenn man einen Granatblock, der ein Yojana, 8 Kilometer groß, 8 Quadratkilometer groß ist und jede 100 Jahre mit einem Seidetuch diese Granatblock. Dann eher wäre dieser Granatblock zum Sand, als eine Kalpa vorbei ist. Dann wozu Eile. Muss man sich halt Zeit nehmen. Und jetzt müssen Sie aber auch das Bild von der Säge nochmal bringen, sonst nehmen Sie die ganze Dringlichkeit weg. Und das ist, Dringlichkeit muss da sein, das ist klar. Aber immer mit der Ruhe. Und langsam sägen. Ja, was ist jetzt mit der Säge? Langsam, aber stetig. Ohne Anstrengung geht überhaupt. Anstrengung gehört zu achtfachen Fahrt. Ohne das geht nicht. Aber mittlerer Weg, das ist sehr schwer. Mittlerer Weg in Anstrengung. Das ist sehr schwer. Diese Dhamma ist nicht leicht zu üben, aber wenn man verstanden hat, die Bedeutung, hat man kein Interesse für andere Sachen, weil es so tief ist und so erfüllend. Man weiß, dass es kein Ende von Studium ist. Und man wird immer mehr fasziniert, je mehr man studiert. Dann es lohnt sich, sich Zeit nehmen und sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Na, Manfred, hast du irgendwelche Frage? Ja, ich habe eine. Ist es sinnvoll, im Alltag Gefühle, die sich im Körper manifestieren, als Eigenschaften der Elemente zu betrachten? Die Gefühle. Die Gefühle sind, kommen durch Kontakt mit den Elementen. Wenn man das versteht, dann wird man sich nicht, wird man dann lernen kennen, sich nicht so viel mit den Gefühlen zu identifizieren. Wenn man sich nicht so viel mit den Gefühlen identifiziert, dann kann man ein sehr gemütliches Leben haben. Und was, wenn die Gefühle schon aufgekommen sind? Meinetwegen, Ärger fühlt sich an dieser Stelle heiß an oder was auch immer. Ist das sinnvoll, so zu üben? Dann immer daran denken, dass dann die Elemente sind vollkommen neutral, vollkommen leer. Dann fühlt man sich wie der Jeschke. Dann zieht man sich zurück. Erst sieht man Verschmutzung, dann sieht man Wahrheit, dann zieht man sich zurück. Ohne das, das ist Übung von Dhamma. Es geht nicht durch Theorien, es geht nur durch Praxis. Nur diejenigen, die sich Mühe geben im Studium von Dhamma, in Praxis von Dhamma, sie werden diese Dringlichkeit haben, indem sie die Beschmutzungen sehr, sehr klar erleben können. Indem sie Beschmutzungen erleben, erleben sie auch die Wahrheit und dann ziehen sie sich zurück. Jemand, der nicht tichtig meditiert, er hat kaum Erfahrung von Kraft von Beschmutzungen des Geistes. Nur derjenige, der sich Mühe gibt in Meditation, hat immer mehr intensive Erlebnis von den Beschmutzungen. Bis dieses Erlebnis so intensiv wird, dass er einfach loslässt. Dann bleibt er in Ruhe. Das gilt dann auch für Freude. Alle. Freude. Freude kommt auch körperlich spürbar. Freude ist überhaupt kein Hindernis. Was Hindernis ist, ist Anhaften an Freude. Das ist Vedana Anupassana. Freude ist überhaupt kein Hindernis. Es wird erklärt in den Schriften in Vedana Samyutta, es gibt weiße Ochse und schwarze Ochse. Wenn weiße Ochse und schwarze Ochse, wenn diese äußere Sphäre und innere Sphäre in Kontakt kommen, diese weiße Ochse und schwarze Ochse ist nicht ein Hindernis. Diese Joch zwischen den beiden ist ein Hindernis. Und Joch zwischen den beiden ist Tanha, das auf Gefühl basiert ist. Gefühl ist basiert auf Kontakt zwischen den weißen und schwarzen Ochsen. Wenn sie zusammenkommen, ist ein Kontakt. Aber dieser Kontakt ist nicht ein Hindernis. Sie können sehr gute Freunde sein, kein Problem. Aber dieser Joch zwischen den beiden, das ist ein großes Hindernis. Den muss man beseitigen. Ist das klar? Auch Leiden ist kein Hindernis, nur die Abwerfen von Leiden ist Hindernis. Das ist Joch. Ist das klar? Einigermaßen. Noch muss man... Nur theoretisch. Dann muss man viel spielen, so wie der Jeschke. Dann mehr bekommt man auch. bis es klar wird. Immer weiter spielen, das ist ja wichtig. Ist das so eine? Also, Bante, wenn man jetzt die Gefühle nicht gerade loslassen kann, ist es dann auch sinnvoll, die mit den Elementen zum Beispiel versuchen auszugleichen? Also, wenn eher ein Hitzegefühl vorhanden ist, irgendwie versuchen, eher dann in die Kälte reinzugehen. Das ist genau das, was die Elemente, wir haben schon am Anfang gesagt, was die Elemente in Ausgleich bringt, ist nichts anderes als Intellekt. Und Intellekt ist die Voraussetzung für Weisheit. Intellekt ist die Voraussetzung für mittlere Fahrt. Ohne Intellekt geht es nicht. Intellekt ist die Samadhiti, Samasankappa. Wenn dieser Intellekt zur Reife kommt, dann wird es alle Teile kommen zusammen. Mit den Elementen genauso. Ja. Inwiefern hat was wir jetzt gelernt haben, mit den Elementen der traditionellen chinesischen Medizin zu tun, wo ja auch Wasser, Erde, sogar Typen zugeordnet werden und auch dann gewisse Dominanzen haben, wenn jemand mehr. Diese alte Kulturen, wir haben darüber gesprochen, egal was. Ob es China ist oder Indien ist, auch Griechenland genauso. Sie haben sehr, sehr tiefe Einsicht in Einheit zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Diese Theorie von Elementen ist Ausdruck davon. Das ist egal, ob es China ist oder Indien ist. Ist ein bisschen anderes, aber diese Idee ist dieselbe Idee. Was innen ist, die Bestandteile von unserem Körper sind nichts anderes als die Bestandteile von der Welt. Wenn diese Bestandteile in Harmonie sind, dann die Welt ist auch in Harmonie. Und die dominierende Rolle in dieser Harmonie ist dann Geist, Intellekt. Indische Medizin ist als Samkhya basiert. Intellekt ist nichts anderes als Sattva. Erst muss man Sattva üben, dann kann man die Sattva, Reinheit. Reinheit ist auch Balance zwischen den Elementen. Wenn diese Reinheit da ist, dann kommt Kenntnis von Purusha, von der ersten Wahrheit. Ist egal, ob es Buddhismus ist oder Hindu oder chinesische, ist sehr ähnliche Philosophie. Nur da geht man davon aus, dass naturgegeben es bestimmte Typen gibt. Also von Geburt an ist zum Beispiel jemand mehr Wind und Feuer hat und der andere mehr Erde. Und so ist es. Jeder hat andere Tendenzen, auch im Geiste, auch in, auf körperlicher Ebene. Das auch teilweise, wenn Sie indische, sich mit indischer Medizin beschäftigen, das korrespondiert zu äußeren Bedingungen. Wenn man in der Wüste lebt, muss man andere Lebenshandel führen. Wenn man in einem tropischen Wald lebt, andere Lebenswandel. Wenn man in ausgeglichene Umgebung wieder andere Handel, wenn man kalte Klima, in kaltem Klima lebt, andere Handel, wenn man Lebenswandel. Das ist alles Naturmedizin. Buddhismus ist auch Naturphilosophie, ist alles auf Naturverständnis basiert. Vier Elemente ist Natur. Ja, Alvira. Bante, können Sie erklären, was der Träger von Karma ist? Träger von Karma ist sehr einfach. Das ist Vijnana. Bewusstsein. Ja. Es gibt kein Ich. Bewusstsein ist Träger von Karma. Und Bewusstsein, je nach Karma, wird wiedergeboren. Karma schafft Bewusstsein und Bewusstsein wieder schafft Karma. Das ist Samsara. Und dieses Bewusstsein ändert sich, ist ein Prozess, immer im Wandel, ewiger Wandel. Ewige Wandel ist ewiger Wechsel von Zuständen. Je nach Karma man unterscheidet, je nach der Unterscheidung nimmt man wahr und man macht im Geiste je nachdem, was man unterschieden hat. Ist das klar? Ja. Dann wollen wir noch in der Zeit, das bleibt, ein bisschen meditieren. Gibt es noch Fragen? Kannst du etwas sagen, wenn man mit den Elementen arbeitet, mit diesen einzelnen Körperorganen innerlich, versucht man die man jetzt nicht sich äußerlich, also wie Haare oder sowas, innerlich vorstellen, wenn man sie nicht spüren kann? Besser nicht, weil Vorstellungen hat jeder viel zu viel, aber man soll mit konkreten Erfahrungen bleiben. Vorstellungen ist genau das, was uns in Irre führt. Aber die konkreten Erfahrungen können uns nicht in Irre. Das ist Härte. Kann dich nicht in Irre führen. Aber wenn du dir was vorstellst, was Härte ist, das kann dich in Irre führen. Weil unmittelbare Elemente, unmittelbare das, was unmittelbar die Elemente wahrnimmt, ist Körperbewusstsein. Der Geist dann bearbeitet das, aber unmittelbar ist durch Körperbewusstsein. Und Körperbewusstsein kann dich nicht täuschen, Geist täuscht dich. Also dann lieber mit den Körperteilen arbeiten, die man direkt wahrnehmen kann. Sehr wichtig. Auch deswegen Wasser wird am Ende, weil es erst müssen die anderen klar sein, dann kommt ein klares Bild. Sonst kann man nicht damit anfangen. Und wenn man geistliche Erde sich vorstellt, hat er überhaupt keinen für Praxis, kann das nie zur Klarheit kommen. Weil die Erde, die man draußen sieht, ist nur Samuti, Patali, das heißt konventionelle Erde, die ist nicht wahre Erde. Und konventionelle Erde ist nur Panyati, nur Konzept. Wahre Erde sind nur die Merkmale, die Eigenschaften. Konventionelle Erde kann man nicht als Stützpunkt nehmen, in dem es nur Konzept ist. Und man will durch diese vier Elemente Meditation eben weg von den Konzepten in diese erste, was in Theravada heißt, erste Wahrheit, Paramatta. Erde ist Paramatta, nicht Konzept. Ist das klar? Wenn Erde Panyati wird, dann kann es nie als Grundlage für tiefe Einsicht werden. Ist nicht möglich. Die ganze Abhidhamma-Schule ist basiert darauf. Die ganze Theravada-Philosophie ist darauf basiert. Als diese Unterscheidung zwischen Paramatta und Panyati. Solange man in Panyati bleibt, wird nicht klar zu klare Erkenntnis kommen können. Ja. Also wie gleicht man denn jetzt praktisch die verschiedenen Energien aus? Zum Beispiel Hitze und Kälte. Wie mache ich das? Was macht mein Geist da, um das auszugleichen? Nein, wir haben darüber gesprochen, wenn eine Eigenschaft vorwiegend ist, dann denkt man an andere Eigenschaften. Denken. Aber die Eindrücke im Geiste müssen klar sein. Nur dann wird es effektiv. Sonst, wenn du denkst an etwas, was nicht klar ist, dann es wird nicht wirksam sein. Deswegen ist es so wichtig, dass man sehr klare, unmittelbare Erfahrung von den Eigenschaften hat. Überträgt sich dann der Gedanke auf das Erleben? Aus? Auf das Erleben. Überträgt sich der Gedanke, den ich denke, auf das Erleben? Natürlich. Was du erlebst, man kann nur erleben das, was man kennt. Was man nicht kennt, kann man nicht erleben. Ich kann aber auch was erleben, was ich nicht denke. Denken ist im Sinne von unterscheiden. Wie kann man unterscheiden etwas, was man nicht kennt? Aber denken und kennen ist doch was anderes. Ist sehr ähnlich. Der Denkprozess ist Erkenntnisprozess. Ist sehr ähnlich. Diese Begriffe sind unterschieden, aber in der Tat, es handelt sich um dieselben Erkenntnisprozesse. Und die Menschen sind verwirrt durch Konzepte, weil sie nicht mit dem wahren Inhalt von den Denkenprozessen verbunden sind. Der Buddha ist einer, der weiß und sieht. weißt und sieht, ist was? Ist unmittelbar erkennen. Und was, wenn du Buddhismus studierst, dann bemühst du dich um, genau um das, um diese unmittelbare Erkenntnis. Wenn ich ergänzen darf, also man kann, das Denken ist sicherlich das, die Basis. Nur man kann den Körper auch noch unterstützen, durch, zum Beispiel bei, durch warme Speisen statt kalten Speisen oder durch der eine Ölmassage und der andere halt eine Trockenmassage. Also da auch nochmal, dass man die Typen und Phasen auch betrachtet und das unterstützt. Wobei das Denken sicher die Basis ist. Natürlich. Erst muss man, Kenntnisse. Ayurveda ist auch mit den Elementen Lehre verbunden. Der Buddha hat bestimmt gute Kenntnisse von Ayurveda. Das gehört zu allgemeinem Wissen. Nein. Ja. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich durch den Körper gehe und ich stelle mich auf zum Beispiel fein, also Erden mit dem Fein, glatt, ein, dann entsteht ein ruhiges Gefühl. Wie soll ich mich gegen diesem würdigen Gefühl verhalten? Also manchmal möchte ich am liebsten dort bleiben, in dem würdigen Gefühl. Aber ich weiß, dass das die Grenze zum Problem werden kann. Es ist Problem, nicht an Grenze. Es ist direkt Problem. Nicht Grenze, es ist Problem. Deswegen diese, wie wir gesagt haben, diese Meditation über Elemente so wichtig ist und in dem, wenn man die Elemente versteht, die Eigenschaften versteht, dann lernt man auch nicht anzuhaften an die Gefühle, die mit den Eigenschaften verbunden sind. Das ist genau, was wir in dieser Sutta gelernt haben. Der Buddha sagt dem Rahula, er soll Meditation entwickeln, dass er so wie die Erde ist. Die Erde weiß nicht, dass das, was da, was sie empfängt, ist angenehm oder unangenehm. Sie weiß das nicht. Und der Meditierende weiß es, aber er soll so wie Erde nicht anhaften an Angenehme und nicht verwerfen das Unangenehme. Dann ist er wie Erde, indem er akzeptiert Gott genauso wie die duftende Blumen. Das kommt durch diese Meditation eben. Ist das klar? Zum Beispiel in Theravada wird es nicht direkt gemacht, aber zum Beispiel in Asanga, in Yogacara Bhumi, Asanga hatte sehr gute Kenntnisse von Ayurveda. Er direkt anknüpft, angenehmes Gefühl an angenehme Erlebnis von angenehme Seite von Elementen, Weichheit und so weiter. Feinheit und das ausgeglichen wird, nicht zu viel Weichheit auch kann problematisch sein, aber dass es ausgeglichen ist, diese angenehme Erlebnis von den Elementen ist dann in, nach Asanga die Grundlage für angenehmes Gefühl. Unangenehme Erlebnis von den Elementen, unangenehme Konstellation von Elementen, weil es ein Prozess ist, ist eine Grundlage für unangenehmes Gefühl. Aber diese Konstellation von Elementen ist ein Prozess, immer ändert sich. Deswegen man lernt mit Gleichmut zu betrachten. Und Gleichmut ist dann auch die Voraussetzung für Weisheit. Ja? Ich bin in die Schwierigkeit reingekommen, dass zum einen möchte ich mich anhaften und gleichzeitig versuche ich, ein Balance, ein Gleichgewicht herzustellen. Ist da nicht ein Dilemma zwischen den zwei? Solange Weisheit nicht zur Reife kommt, gibt es immer Dilemma. Es ist Natur des Geistes, wo Weisheit nicht in Reife ist, dass immer Dilemma, er immer sieht Dilemma. Es ist nicht möglich in einem Geist, dass er nicht vollkommen in Weisheit ist, dass nicht Dilemma kommt. Das ist Natur der Welt, immer Dilemma. Diese Dilemma können nur durch Weisheit gelöst werden. In der Tat gibt es keine Dilemma. Die Dilemma ist einfach Mangel an Weisheit. Und Weisheit kommt durch Übung von Samatha und Vipassana. Es gibt keinen anderen Weg. Durch Vernunft kommt man nicht weiter. Muss man Bhavana, Maya, Panya entwickeln. Die unmittelbare Erkenntnis von den Sachen, wie sie wirklich sind, wenn man sieht mit aller Klarheit, dass was immer existiert, sei es Erde oder Wasser oder Feuer oder die Elemente, die dadurch erzeugt sind, so wie Farbe und Geruch, Geschmack, sind nur ein Prozess, das im Wandel ist und in jedem Augenblick von Erfahrung ändert sich, dann wird man loslassen können. Wenn man loslässt, dann die Widersprüche sind gelöst. Dann die machen diese Übung genau damit sie zu dieser Sache kommen. Das ist nur Anfang, muss man viel tiefer hineinkommen. Wenn Sie sehen, dann die Kalapas, analysieren Sie Kalapas, dann sehen Sie die Geistesprozesse, dann sehen Sie, dass das von die Bestandteile von Geistesprozessen sind unbeständig, immer im Wandel, die Objekte von Geistesprozessen sind unbeständig, immer in Wandel. Dann kommt Einsicht. Und in dieser Einsicht gibt es mehr keinen Widerspruch mehr. Beide Objekt und Subjekt ist nur Wandel. Wenn man das verstanden hat, hat man keinen Widerspruch. Ist das klar? Ich verstehe das so, dass die Fähigkeit zum Gleichmut die Balance bringt. Wenn ich ein unangenehmes oder ein angenehmes Gefühl gleichmütig betrachten kann, dann kommt es automatisch zur Balance, wenn ich nur lang genug im Gleichmut das anschauen kann. Auch nichts tun, nur gleichmütig sein. Die Fähigkeit von Gleichmut bringt die Balance, so verstehe ich. Ist das richtig? Nicht Gleichmut kommt nie allein. Alles ist bedingte Entstehung. Gleichmut ist ein sehr wichtiger Faktor, aber alles kommt zusammen. Man kann nur Gleichmut verstehen im Zusammenhang mit Achtsamkeit, mit Wissensklarheit und so weiter. Diese alle Sachen sind da. Dann sage ich die Gleichmutgruppe, die da ist. Das ist heilsam. Ja. Was heilsam ist, wenn heilsam da ist, alle heilsamen Faktoren kommen zusammen. Und das bringt die Balance oder den Ausgleich, die Harmonie. Ja. Harmonie gehört zu heilsam. Aber Harmonie des Geistes ist dominierend. Harmonie, wenn der Geist in Harmonie ist, auch wenn der Objekt platziert, der Geist platziert nicht, er bleibt stabil. Dafür meditieren wir. Diese Harmonie von dem Objekt ist nur Bedingung, dass man diese Harmonie des Geistes entwickelt. Was alle Objekte sind durch Geist definiert. Das lernen Sie eben in Vier Elemente Meditation. Das ist die wichtigste Erkenntnis in Kaya Gata Sati. Wir haben darüber gesprochen in Praxis von Achtsamkeit, dass sich an Körperlichkeit wendet. Ist das klar? Ja? Wobei kann man, wenn man jetzt 14 Tage hier war, die eigene meditative Praxis weiterentwickeln, ohne dass man befürchten muss, auf falsche Geleise zu geraten? Also wie weit kann ich ohne einen vor Ort zur Verfügung stehenden Meditationslehrer nicht an der eigenen Weiterentwicklung versuchen? Dann muss man immer nachdenken und studieren und praktizieren den mittleren Weg. Verstehen die Bedingungen, verstehen eigene Begrenzungen, was möglich ist und was nicht möglich ist, und im Rahmen von dem, was möglich ist, immer weiter entwickeln. Man kann nicht Unmögliche machen. Wenn man das Unmögliche machen möchte und will, dann schafft er Probleme für sich selbst und auch für die Umgebung, für die Familie, für die Gesellschaft. Und sie meditieren, damit sie Probleme lösen, nicht damit sie noch neue Probleme schaffen. Deswegen, es gehört zu Weisheit, dass man versteht, was möglich ist und was nicht möglich ist, und im Rahmen von dem Möglichen man immer verbessert. Wenn man verbessert, dass dann was nicht möglich ist jetzt, wird möglich nach ein paar Jahren. Ist das klar? Ja, aber ich verstehe es dann so, dass man schon einfach Vertrauen auch in die eigene Urteilsfähigkeit haben soll. Urteilsfähigkeit? In die eigene Urteilsfähigkeit kann man dann ruhig auch Vertrauen setzen. Wenn man die eigenen Grenzen kennt, dann kann man auch sagen, optimistisch, im Rahmen meiner Möglichkeiten arbeite ich jetzt auch ohne Wenn, auch ohne Lehrer. Muss man sich Mühe geben. Das ist ja wenn man sich nicht Mühe gibt, das, was man gelernt hat, wird dann sich mindern. Wenn man sich Mühe gibt, was man gelernt hat, wird weiter gedeihen. Und dann, wenn es weiter gedeiht, dann bestimmt, wenn die Zeit reif ist, kommt der passende Lehrer. Wenn man nicht bereit ist, man kann nicht auch den passenden Lehrer erkennen. Nur wenn man bereit ist, wenn man was schon in sich hat, weiß man genau, dass hier kann man was wirklich lernen. Wenn man nur in Konzepten ist, keine Erfahrung und glaubt nur, was man in Büchern liest, dann weiß, kann man nie kompetenten Lehrer erkennen. Man richtet sich, das ist das Problem heutzutage, die meisten, die Buddhismus studieren, richten sich nach, wenn jemand etwas Schönes sprechen kann, sagen kann, dann sie, oh, das ist wunderbar, und sie denken, der große Guru. Aber so ist es nicht. Große Guru kann man nicht erkennen. Der große Guru meistens sagt nicht viel. Ja? Ich würde gerne nochmal zu der Nicht-Abwehr von Unheilvollen, das nochmal, was würde ich nochmal genauer erklärt haben wollen. Du hast einmal gesagt, so Nicht-Abwehr von Unheilvollen. Wie ist das gemeint? Nicht-Abwehr von Unheilvollen. Unheilvollen. Unheilvollen, nicht Abwehr von Unheilvollen. Nee. Das ist Weisheit. Das kann nicht kommen durch Entscheidung. Das muss kommen durch Reife in Meditation. Die Weisheit von Samatha und Vipassana muss vorhanden sein, damit man es wirksam üben kann. Ist damit gemeint, sich nicht wehren, es kommt, wie es kommt, egal ob es so oder so ist, heilvoll oder unheilvoll, also dieses Neutrale. Damit betont, oder? Das ist nicht mit Konzepten kommt man durch, nur durch direkte Erkenntnis. Mit Konzepten kommt man nicht durch. Derjenige, der Weisheit gesammelt hat, er hat die Fähigkeit, auch in, wenn er übel konfrontiert, er hat die Fähigkeit, in Ruhe zu bleiben. Derjenige, der nicht diese Weisheit von Samatha und Vipassana hat, wenn Übel da ist, er lässt sich gleich aus der Ruhe bringen. Ja, wenn ich loslassen will, dann will ich doch eher kurz loslassen. Ne? Wenn ich lange mal loslassen will, oft will man ja Unheilvolles loslassen. Ne? Lässt man das ja auch nicht so passiv vor sich stehen. Ne? Man, muss, ja dann muss man, muss ja ernüchtert werden davon. Man muss meditieren, ne? Es gibt keinen anderen Weg. Durch Meditation kommt diese Erkenntnis. Wenn man diese Erkenntnis in Meditation gemacht hat, dann hat man diese Probleme nicht mehr. Ich weiß halt, dass Ajahn Buddhadasa beschrieben hat, immer so dieses Wort, Adama Yada, und der beschrieb das dann, oder umschrieb das damit, dass das quasi das letzte Gefühl ist vor dem Loslassen. So ein Gefühl der Ernüchterung oder des Schnauze voll haben oder wer weiß was. So ein Gefühl hätte man und dann ist man befreit. Und das ist diese Yeshke. Da muss man spielen, wenn man nicht spielt, kommt nicht. Muss man spielen, virtuoso. Okay, dann wir meditieren ein bisschen, damit wir jetzt lieber. Dann. Du möchtest gehen, jetzt. Ja, mal haben wir ja gesagt. Es geht ja darum noch, dass wir einen Mitfahrer, also jemanden gesucht, der nach Kempten fährt. Der ist hier, ich habe den Namen vergessen. Hui, change. Ob da noch jemand fährt? Oder Richtung Stuttgart oder Frankfurt, wenn jemand fährt, könnte er bitte den Huichen, amerikanischen Mönch mitnehmen? To the Bahnhof. Sonst ist es klar. Also wenn jemand fährt, dann habe ich gesagt. Okay. Du bringst ihn zum Bahnhof. Es wäre aber gut dann, wenn mit Rainer zusammen. Dann geht das. Ja. Dann er braucht nicht mit Michael. Dann fühlst du gleich anschließen? Ja. Nach dem Mittagessen dann. Nee, vorher jetzt. Ja, wahrscheinlich dann so. Viertel vor zehn, sowas, oder? Okay. Das ist schon vorbei. Entschuldigung, auf jeden Fall hält mir dann so ungefähr wahrscheinlich. Einfach wenn es dann hier. Ich bin in der Küche. Die haben nicht zu kommen. Ja, whatever. Es ist besser, dass Rainer ja zusammenfährt, weil manchmal, wenn er Schwierigkeiten hat und so, dann kannst du helfen, ihn zur Pagoda bringen. Dankeschön. Eine Frage noch. Wenn ihr mal Interesse an dem Mitschnitt von dem Kurs, das ist das Eintrag für den P3. No problem. Wenn man nicht drin steht, man hat einen Sticker. Und nicht, wie viel Sticker da ist. Ich mache den Sticker. Dann auch. Dann wechselt das nicht. Also jetzt meditieren oder organisatorisches machen? Erst organisatorisches, dann meditieren, vor dem Essen. Dann sind wir frisch für das Essen. Erst organisatorisches, alles erledigen jetzt. Also jetzt organisatorisches. Wenn jetzt organisatorisches ist, natürlich auch mit einem Aufmerksamkeit bitten.